mal her, Leute. Also hier sind die Radefritzen live von der Kolumbiahalle. Wir sind direkt am Eingang jetzt. Wollten eigentlich jeden persönlich begrüßen. Eigentlich wollte ich das schaffen, weil ihr alle zu unserer Geburtstagsparty kommt. Hallo, ich bin Chris. Wer bist du? Caro. Caro, ich wollte persönlich Danke sagen, dass du zu unserem Geburtstag kommst. Vielen Dank. Oh, Caro, hast du kalte Hände? Ist kalt draußen. Ein bisschen. Und wer bist du? Sabrina. Sabrina, darf ich dir auch Hallo sagen? Na, schön, dass du auf unserem Geburtstag bist. Danke. Ja, Mensch, danke auch. Ihr seid sehr pünktlich da, sehr löblich erstmal. Vielen Dank, danke. Ja, natürlich. Man kommt ja nicht so spät, wenn man eingeladen ist. Ja, da hast du recht. Was hast du an Geschenken mitgebracht? Man hat doch, oder kriegt man nicht, wenn man Geburtstag hat? Ich habe Geschenke bekommen. Wir sind hier rein und es gab Flyer. Der Radiogeburtstag steht da drauf, sogar auf der Eintrittskarte. Ja, natürlich. Ah, alles klar. Ihr habt auch ein bisschen Zeit, warm zu werden. Es gibt ja auch Brezeln, die helfen ja sehr, wenn man kalt ist. Ja, okay. Also dann möchte ich euch stellvertretend für alle guten Tag sagen. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Machen wir. Tobt euch aus. Dankeschön. Und Geschenke machen wir einfach nachher später. Alles klar. Ja. Hier sind die Radiofritzen. Eingänge sind offen. Kolumbiahalle ist offen. 18:30 geht's los mit der Live-Übertragung. Kurz nach 18:30 jetzt für euch Alex Lahey. I love you like a brother auf Fritz.